¿qué tal? Wie schön. Ach, es ist Samstag und heute ist Mixtape wieder dran und ich freue mich so sehr, mit dir richtig coole Musik zu hören. Willkommen zu Ausgabe Nummer 40 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Wie immer samstags alle vier Wochen von 20 bis 21 Uhr auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Wieder auch, wie es nicht anders sein kann, mit viel Punk, Rock und Metal, mit ein paar Klassiker und Neuvorstellungen. Heute wieder mit großartigen Bands, davon einige aus Spanien. Ja, das überraschend ist das wirklich nicht, ne? So, es geht los. State of Massachusetts vom Dropkick Murphys aus dem sechsten Album The Meanest of Times von 2007. Und von Massachusetts geht es nach Tarragona mit dem neuen Werk von Krim. Die Jungs aus Katalonien hatten vor circa 2 Monaten ein neues Studioalbum Cançons d'Amor präsentiert. Punkrock in Katalanisch. Und ich habe es hier natürlich für euch mit dem Lied Bam Riuratan. Per no parlar de mi, de tu i de mi, de tu i de mi.

El Vals del Obrero, der Walzer des Arbeiters, der stolz zur Arbeiterklasse zu gehören. Das ist mein Ort, das sind meine Leute, wir sind Arbeiter, die erste Klasse. Deshalb, proletarische Brüder, singe ich mit Stolz dieses Lied für dich. Wir sind die Revolution. Genau, so ist es. Escape aus Vallecas, Madrid, aus der zweite Studioalbum El Vals del Obrero von 1996. Diese, wo man auch andere Erfolge zu finden sehen, auch international bekannt wie Cannabis, aber auch Gato López. Bevor es rockig und Metal gehen und wird, hören wir zwei punkige Stücke aus Spanien. Einmal Señorita Rock and Roll von Última Sentencia und dann Radio Crimen, Punk, Punk Radical Vasco, Radical Punk aus Baskenland. Die Band wird bald das neue EP präsentieren. Frankie, ein Konzeptalbum Opera Punk mit ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Ein EP mit 6 Lieder, die sie nach und nach veröffentlicht haben. Eine davon, ein Coverlied von Pixies, Where is My Mind, Text angepasst auf die Geschichte, diese Konzeptalbum mit dem Titel Mi Chaos Mental, mein mentales Chaos. Aber vorher Última Sentencia mit Señorita Rock and Roll. in my head. I always fall apart. I talk to the voices in my bed, straight to my heart. Sometimes I surround myself with them and come back to the start. Everything I touch is stained with red, and I'm sorry. Walk without meaning, this is my game. Gerade das auf das Lied ganz am Anfang und die paar Lieder ganz zum Schluss kommen heute tatsächlich alles aus Spanien. Was für tolle Bands wie Green Paradise, gerade mit I Drew Myself. Es geht weiter noch mit noch eine super geile Frau-Stimme von The Black Tree aus Murcia. Ich habe hier für euch die erste Single von kommenden zweiten EP Turning Black, Hilda. Just walk away. Escape. Hier findest du Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. ¿No sabéis quién soy? Esperaba más de vos. No hay botín que yo no alcance, ni mar que me cause pavor. Muchos casi me logran capturar, nunca han podido. ¿Queréis oír mi historia? ¡Aguzad el oído! Navegué a los confines de la verdad y al volver regresé a por más. Naufragar nunca me hizo quedarme atrás. Son siete viajes, la vida al final. Yo sentí el suelo hundirse bajo mis pies. Más así aprendí a volar. Agarrado a las patas de un ave a la que llaman oportunidad. Siento en tu piel la llamada. Que se oiga tu voz. Das ist Mixtape in OS Radio. Wieder in Mixtape L'Epoca, diesmal mit Contraviento y Marea. Es geht weiter mit Legion aus Barcelona. Legion ist zusammen mit Fuck Off eine der Pionierbands des spanischen Thrash Metal. Sie wurde 1987 gegründet und setzte ihre Karriere bis 1994 fort, bis sie sich nach 3 Studioalben auflösten. Sie spielten mehrere Gigs mit King Diamond und traten beim Monsters of Rock Festival mit Metallica und AC/DC auf. Sie sind seit letztem Jahr zurück mit neuen EP Legionized. Wir hören davon ein Cover von Billy Idol's Rebel Yell, an die sie Level Yell genannt haben, Legion. Night hour. Pretenders von Todd La Torre, Sänger von Queensrÿche mit Soloalbum Rejoice in the Suffering. Davor haben wir Coventrol gehört mit Rednacht, Song geschrieben unter dem Einfluss der Musik von Blind Guardian und Gamma Ray. Als der Gitarrist der Song komponierte Mitte 90er, hatte er eine Kassette von einem Freund bekommen und gehört mit der Musik vom Album Imaginations from the Other Side von Blind Guardian und Land of the Free von Gamma Ray. Passte irgendwie nicht damals in seine anderen Projekte, aber schon endlich mit Coventrol. So, ich muss mich langsam verabschieden. Ich hoffe sehr, dass es dir die Musik gefallen hat und dass du in 4 Wochen wieder da bist. Wir hören noch das neue von Queens of Stone Age, Motion Sickness. Das neue Album übrigens in Times New Roman erscheint am 16. Juni. Danke schon fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf euch bei der nächsten Sendung in 4 Wochen. Schau mal bei mixtaperadio.online. Da kannst du alle Aufgaben finden zum Herunterladen und hören, immer wo und wann du möchtest. Diese Mixtape German Version Reihe und natürlich auch die spanische Variante, die wöchentlich in Spanien gesendet wird, wird es auf jeden Fall auf der Homepage finden. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und bis zum nächsten Mixtape. Use once and destroy single servants.